بسم الله الرحمن الرحيم. Ich frage mich nach all den Sachen, die ich die letzten Monate hier sehe, wo die Löwen der Umma sind. Und ich frage mich, subhanallah, wo sind die Löwen dieser Umma? Ja? Mir kommt es wirklich vor, wie in der freien Natur hier, wo die Löwen in Jagen gehen und die Löwen sitzen in der Ecke rum oder in der Sonne und warten, bis das Fleisch kommt. Subhanallah. Wo ist die Männlichkeit der Muslime hin? Wo sind die Männer? Wo sind die Löwen? Ja? Die Männer sitzen rum, die Männer machen gar nichts und die Schwestern sind nur unterwegs. Subhanallah. Ich beobachte, dass in vielen Fällen, dass die Männer am Lernen sind, mashallah, das ist eine schöne Sache, wenn man lernt, ja, dass die Männer beschäftigt sind mit Kinder machen, dass die Männer beschäftigt sind mit Quatschen in Foren und mit Schreiben und Chat-Wettbewerbe man kann hier schon Chat-Wettbewerbe aufstellen. Wer ist der, am meisten chattet? Wer ist der, der am meisten quatscht und diskutiert? Subhanallah, wir haben keine Zeit zu diskutieren. Weder noch haben wir Zeit zu chatten, weder noch haben wir Zeit im Internet über irgendwelchen Unsinn zu reden. Die wichtigen Sachen, die wir zu machen haben, ist, sich um unsere Gefangenen zu kümmern. Ja? Wo sind die Anwälte für Gefangene? Wo ist die Unterstützung der Gefangenen und der Familien der Gefangenen? Ja? Subhanallah. Ich frage mich, wo sind die Löwen dieser Umma? Wo sind die Löwen, die einst die Heere angeführt haben? Sie haben den Tod geliebt. Sie haben den Tod gesucht. Weil sie bereit waren. Sie waren bereit zu sterben. Eine Razzia von links und eine Razzia von rechts und schon ist der Löwe versteckt. Schon ist der Löwe, hat er seine Mähne abrasiert, ja, und hat seine Krallen gestumpft und setzt sich in die Ecke und versteckt sich hinter der Löwe. Subhanallah, was ist das? Sollen wir nicht stolz sein auf unsere Religion? Sollen wir nicht stolz sein darauf, dass wir Löwen sind? Subhanallah. Sie können machen, was sie wollen. Sie können Geld ausgeben, so viel sie wollen. Sie können bekämpfen, so viel sie wollen. Sie kämpfen gegen etwas, wogegen sie niemals gewinnen können. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und darum, liebe Geschwister, ich sage euch, ihr braucht euch nicht zurückziehen. Jeder, der sich zurückzieht, springt vom Zug ab, der nach vorne geht und der zum Sieg führt. Heute sind wir da, morgen sind wir weg. Heute bist du, lieber Bruder oder lieber Schwester, draußen und hörst diesen Vortrag oder hast von diesem Vortrag gehört oder hast von dieser Sache gehört oder von dieser Seite gehört und hast sie ignoriert und morgen bist du vielleicht selbst schon derjenige oder diejenige, die in Haft sitzen wird und dann wirst du fühlen und dann wirst du schreien. Dann wirst du schreien, ich brauche Hilfe. Und dann wirst du dir wünschen, dass diese Seite Ansarul Asir dich eingetragen hat, damit du Post bekommst, damit sich ein Anwalt um dich kümmert, damit Gerechtigkeit geweiht wird. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe hier ein Schriftstück bekommen, liebe Geschwister im Islam und liebe Zuhörer, die nicht dem Islam und der Rechtsleitung zugehörig sind. Und ich möchte dieses Schriftstück veröffentlichen mit Genehmigung von Allah subhanahu wa ta'ala und mit der Genehmigung der Schwester Saifullah al-Ansariya, Phyllis Gellowitz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie schützen und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie bewahren vor weiteren vor weiterer Ungerechtigkeit in Haft. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Al-Abamas. Wir wurden darüber informiert, dass die Schwester Saifullah al-Ansariya, Phyllis Gellowitz, den Demütigungen im deutschen Gefängnis unterworfen war. Ihr wurde von Justizbeamten körperliches Leid angetan und von der Leitung der Anstalt, den Tarot, das Bedecken ihres Schambereiches verboten. Der Bruder Abu Osama al-Gharib, der eine nahe Nachrichtenquelle ist, möge Allah ihn aus dem österreichischen Gefängnis befreien, berichtete, dass Saifullah al-Ansariya, Phyllis Gellowitz, brutaler körperlicher Folterung unterworfen war und ihrem Glauben in Klammern Religion, gegenüber Beschimpfung ertragen musste. Der Anstaltsleiter des Gefängnisses der Justizvollzugsanstalt Berlin-Lichtenberg für Frauen verbat ihr während der Vollzugsanordnung, also verbat ihr, während er die Vollzugsanordnung entrichtete, das Anziehen des Hijabs, islamischer Kleidung, und sogar das Tragen des der Kopfbedeckung. Ebenfalls musste sie ausschließlich ein enges Hemd und eine enge Hose, Anstaltskleidung, tragen. Der Bruder fügte noch hinzu, dass die Schwester während ihrer Haftzeit gezwungen wurde, diese Kleidung vor männlichen Vollzugsbeamten zu tragen und ebenso gezwungen wurde, sich vor ihnen auszuziehen bzw. umzuziehen im Beisein von männlichen Vollzugsbeamten. Außerdem wurde sie von diesen Vollzugsbeamten übelst beleidigt. Nach Anhörung der Vollzugsbeamten wurde sie von den männlichen Vollzugsbeamten angegriffen und heftigst gegen die Wand geschubst, damit sie mit beiden Händen, O Allah, verkrüpple seine beiden Hände, durchsucht werden sollte. Was gesetzlich nicht legitim ist, dass männliche Beamte eine Frau durchsuchen und sie im Intimbereich berühren können. Dieser Angriff und Durchsuchung war der Grund dafür, dass sie bei ihrer erheblich gravierende psychische Schäden in Folge sich ausbreiteten. Gemäß der Nachrichtenquelle wurde mitgeteilt, dass unsere Schwester Saifullah Al-Ansariya Phyllis Gallowitz dazu aufgefordert wurde, ihren Hijab abzunehmen, und sie wurde damit bedroht, dass für den Fall, sie es ablehnen würde, den Hijab abzulegen, man männliche Beamte hinzuziehen würde, um diese dann mit Gewalt zu vollziehen, was nach meinen Informationen hier dann auch geschah. Nach diesen Demütigungen wurde sie ohne Hijab und Kopfbedeckung fotografiert. In der darauffolgenden Zeit gaben die Kreuzfahrer ihr keine Gelegenheit, Wasser, um die rituelle Waschung, Wudu, durchzuführen. Sie bekam den gesamten Tag über ausschließlich nur eine kleine Flasche Wasser. Gemäß der Nachrichtenquelle wurde unsere ehrenwerte Schwester übelst erniedrigt und es wurde gezielt ihre Religion beleidigt. Sie wurde unwürdig behandelt und ihrer menschlichen Rechte beraubt. Und diese Schwester war noch viel mehr Schlechterem ausgesetzt, von dem wir nichts wissen. Saifullah Al-Ansariya sagte, in ihrer Lage beinahe würde ich euch erzählen, was mit mir noch angetan wurde, würden in dieser Gleichstellung eure Herzen zerbrechen und euer Fleisch von euren Knochen getrennt werden. Tatsächlich sind die Schmerzen von Prügel, Respektlosigkeit gegenüber der Würde, Keuschheit, Ehre und gegenüber der Religion noch viel geringer. A'udhu Billah. Es ist wichtig zu erwähnen, dass unsere Schwester Saifullah Al-Ansariya vom deutschen Kreuzfahrergericht unter der Anschuldigung, in einer der islamischen Umma helfenden Dschihad-Gruppen Mitglied gewesen sein soll und in dessen Mediensektor tätig gewesen sein soll. Sie wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Sie ist die Frau von dem Bruder Abdullah Abdul Malik Fritz Gallowitz, der wegen Vorbereitung zum Sprengstoffanschlag zu 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Möge Allah ihn befreien. Wir flehen Allah wegen der Taten der Kreuzfahrer. Wir flehen Allah an. Wir bitten Allah darum, wegen der Taten der Kreuzfahrer an, dass er die Kreuzfahrer bestraft. Das, was unsere Schwester Saifullah Al-Ansari angetan wurde, ist nur ein Teil. Wo sind die Männer des Islams? Und wer wird den Hilfeschrei von Saifullah Al-Ansari antworten? Übersetzt aus dem Türkischen von einem Bruder im Islam, mit Genehmigung von Allah subhanahu wa ta'ala und von Saifullah Al-Ansari, in Klammern Phyllis Gallowitz. I'm sorry. لا تستطيع أن تصنع له شيئا من عدم. Ich habe gerade einen Brief vorgelesen, der mir wieder zugekommen wurde, übermittelt wurde. Und in diesem Brief ging es darum, es ging um die Schwester Phyllis Gellowitz in diesem Brief. Und wie ihr gehört habt, ging es darum, um die Ungerechtigkeit und die Folterung und die Unterdrückung und Erniedrigung, die sie ertragen musste, in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Lichtenberg. Liebe Geschwister im Islam, Subhanallah, ich weiß in letzter Zeit wirklich nicht, wo ich immer, wenn ich über diese Themen spreche, über die Ungerechtigkeit und über Folterung und gerade was die Schwestern angeht, weiß ich meistens nicht, wo ich genau anfangen soll, weil es eine sehr, sehr, sehr schandvolle, es ist für mich unbeschreiblich, wie ich das beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Schande für die Umma hier in Deutschland, dass man so eine Briefe überhaupt bekommen muss oder dass so eine Situation überhaupt geschehen kann im deutschen Raum, ja, in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Liebe Geschwister, es ist auf jeden Fall eindeutig klar, dass wir als Muslime hier in Deutschland unsere Rechte beraubt werden und es ist auch eindeutig klar, dass wir hier unterdrückt werden und dafür braucht man kein Experte sein oder ein in Anführungsstrichen Islamwissenschaftler, ja, weil ich auch zurzeit sehr oft mitbekomme, dass sogenannte Islamwissenschaftler, die für mich meiner Meinung nach keine Wissenschaftler sind, weil würden sie richtige Wissenschaftler sein und würden den Islam verstehen und kennen, würden sie den Islam angenommen haben. Oft die Muslime kritisieren, die die Unterdrückung mitbekommen oder mitfühlen oder Verwandte haben, die sie mitbekommen oder selbst Unterdrückung und und Entwürdigung miterlebt haben. Also diese Wissenschaftler kritisieren diese Geschwister und versuchen das so schön zu reden, als wenn es nicht eindeutig ist, dass der Islam bekämpft wird von allen Seiten und allen Ecken. Und das ist keine Fata Morgana oder Halluzination oder das ist auch nicht, dass wir jetzt sagen, oh, wir Muslime werden ja überall gequält oder wir wollen es nicht in die Opferrolle schieben, sondern es ist bittere Realität. Und wenn man mal in die Nachrichten guckt oder wenn man mal die Zeitung liest, dann weiß man ganz genau Bescheid, dass der Islam von allen Ecken und Seiten angegriffen wird. Ja? Und dass uns der Islam durch unsere Gesetzgebung der Scharia und durch die Erlaubnis Allahs erlaubt, uns zu verteidigen und zu wehren, das ist auch eindeutig klar und das tun wir. Alhamdulillah. Denn wir sind nicht wie die Juden, die man so einfach mal in die Gaskammer stecken kann oder bei denen man einfach mal so einen Holocaust vollziehen kann. So sind wir nicht. Und das werden wir niemals sein und das werden wir niemals uns gefallen lassen. Und es geht uns auch nicht hier in Deutschland darum, hier Anschläge zu machen oder gewalttätig zu sein, sondern uns geht einfach darum, dass wir unser Recht hier nehmen und unser Recht beibehalten, unsere Religion frei ausleben zu können. Ja, mal davon abgesehen, dass die Regierung sowieso den Islam nicht mehr als Religion ansieht oder darüber diskutiert wird, ob es eine Religion ist oder nicht. So weit sind wir schon gekommen. Liebe Geschwister im Islam, diese Erniedrigung, die diese Schwester dort erleben musste und dieser Folterung, die sie erleben musste, ist eine große Schande, die wir hier schwarz auf weiß mit Beweisen erleben mussten. Ja? Wie gesagt, ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass es in mehreren Foren, dass es da Diskussionen gab, ob es so gewesen sei oder nicht. Ob es so gewesen ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja, wie gesagt, es gibt im Bukhari eine Überlieferung, wo gesagt wird, unterstütze deinen Bruder bzw. seine Schwester, ob er der Unterdrücker oder der Unterdrückte ist. Ja, das heißt eindeutig, dass es keine Rolle spielt, ob diese Schwester schuldig ist nach ihrer Anklage oder unschuldig. Der Fakt ist einfach, dass diese Schwester in Haft gewesen ist, ja, in deutscher Haft gewesen ist, in der Justizvollzugsanstalt Lichtenberg für Frauen, dass sie dort in Haft gewesen ist und dort erniedrigt und misshandelt wurde. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und darüber, und wir dürfen auch keine Augen schließen und das einfach vergehen lassen, ohne dass irgendwelche Folgen davon getragen werden. Und das werden wir auch nicht. Und wenn, liebe Geschwister, ihr das einfach hinnimmt, dann ist das eure Sache. Aber ich persönlich werde alles dafür geben, dass diese Sache nicht einfach so übersehen wird und dass diese Sache auf jeden Fall in die Medien kommt und dass es, wenn es sein muss, auch die ganze Welt mitbekommt. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Fenster gegeben mit der Möglichkeit, dass wir in die Medien treten können und dass wir für unser Recht dort sprechen können. Alhamdulillah. Liebe Geschwister im Islam, ich möchte inshallah, dass ihr diese Nachricht, die ich hier, wie ich auch schon öfters gesagt habe, diese Nachrichten, die ich hier rausgebe, dass ihr die inshallah verbreitet und wenn es möglich ist, dass ihr die auf Türkisch übersetzt nochmal und wenn es möglich ist, auch auf Arabisch, damit es in der arabischen Welt verbreitet werden kann und auch im türkischen sprechenden Raum und auch auf Englisch inshallah. Wenn ihr euch diese Mühe machen würdet, yani der Lohn liegt sowieso bei Allah, dann inshallah würde ich euch sehr dankbar sein und euch in meine Dua einschließen, wenn ihr euch die Mühe macht, ein klein bisschen die Geschwister zu unterstützen hier in Deutschland. Sprich euch eigentlich, weil wir sind hier alle zusammen. Liebe Geschwister im Islam, ich frage mich nach all den Sachen, die ich die letzten Monate hier sehe, wo die Löwen der Umma sind. Ja, liebe Geschwister, wo sind die Löwen der Umma? Und bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm, der Gesandte ist. Liebe Geschwister, was ich auch noch immer sage zu Anfang ist, dass ich kein Prediger bin, dass ich kein Sheikh bin, dass ich kein Hodja bin und kein Gelehrter bin, sondern nur ein Bruder im Islam bin, der versucht, für die Umma, für seine Geschwister einzutreten und zu sprechen. Ich möchte auch sagen, dass ich mich selbst hier ermahne und selbst warne und selbst erinnere und das im Namen Allahs tue, und inshallah dass ich euch einfach erinnern möchte daran, an unsere Pflichten, die wir haben gegenüber unsere Geschwister. Liebe Geschwister im Islam, wo sind die Löwen? Wo sind die Löwen im Islam? Wo sind sie? Subhanallah. Ich habe mitbekommen, dass damals die Seite Ansar al-Asir gegründet wurde und dass die ersten, die damit beschäftigt waren oder die mitgeholfen haben, die Seite zu gründen, dass es Schwestern gewesen sind. Subhanallah. In den meisten Fällen, so wie ich mitbekommen habe, in den meisten Fällen sind Uchtis, in Klammern Schwestern, diejenigen, die sich einsetzen, ja, für Sachen, also für Seiten, die gegründet werden. Sei es Salafi Media, UK, oder.de oder sei es ansarulasir.de, es sind meistens die Schwestern, die sich für diese Sachen einsetzen, die Spenden zusammensammeln, Beiträge geben, die sich darum kümmern, dass Nachrichten auch verbreitet werden, die sich darum kümmern, dass die Geschwister jetzt, die bei ansarulasir.de sind oder eingetragen sind, dass Briefmarken dorthin kommen, dass Briefpapier kommt und dass Briefumschläge kommen. Und subhanallah. Und es sind wirklich sehr auffällige Sache, weil ich frage mich, subhanallah, wo sind die Löwen dieser Umma? Ich frage mich, wo sind die Löwen? Ja? Mir kommt es wirklich vor, wie in der freien Natur hier, wo die Löwen in Jagen gehen und die Löwen sitzen in der Ecke rum oder in der Sonne und warten, bis das Fleisch kommt. Subhanallah. Wo ist die Männlichkeit der Muslime hin? Wo sind die Männer? Wo sind die Löwen? Ja? Die Männer sitzen rum, die Männer machen gar nichts und die Schwestern sind nur unterwegs. Subhanallah. Ich beobachte, dass in vielen Fällen, dass die Männer am Lernen sind, mashallah, das ist eine schöne Sache, wenn man lernt, ja, dass die Männer beschäftigt sind mit Kinder machen, dass die Männer beschäftigt sind mit Quatschen in Foren und mit Schreiben und Chatwettbewerbe man kann hier schon Chatwettbewerbe aufstellen. Wer ist der am meisten chattet? Wer ist der, der am meisten quatscht und diskutiert? Subhanallah, wir haben keine Zeit zu diskutieren. Weder noch haben wir Zeit zu chatten, weder noch haben wir Zeit im Internet über irgendwelchen Unsinn zu reden. Die wichtigen Sachen, die wir zu machen haben, ist, sich um unsere Gefangenen zu kümmern. Ja? Wo sind die Anwälte für Gefangene? Wo ist die Unterstützung der Gefangenen und der Familien der Gefangenen? Ja? Subhanallah. Ich frage mich, wo sind die Löwen dieser Umma? Wo sind die Löwen, die einst die Heere angeführt haben? Und subhanallah, wir haben wirklich hier in Deutschland, wir haben es hier eigentlich gar nicht so schwer. Subhanallah. Ja, da kommt mal von eine Razzia von links und eine Razzia von rechts und schon ist der Löwe versteckt. Schon ist der Löwe sein, hat er seine Mähne abrasiert, ja, und hat seine Krallen gestumpft und setzt sich in die Ecke und versteckt sich hinter der Löwin. Subhanallah, was ist das? Sollen wir nicht stolz sein auf unsere Religion? Sollen wir nicht stolz sein darauf, dass wir Löwen sind? Subhanallah. Ja? Und ich kriege das mit, ich kriege das überall in Deutschland mit, dass die Geschwister, die männlichen Geschwister, überall sich zurückziehen, dass keiner rausgeht und La ilaha illallah Muhammad Rasulallah ruft, dass keiner rausgeht und sagt, ich will mein Recht haben, dass keiner rausgeht und guckt, wo gibt's Anwälte oder wo können wir Gelder bekommen, um Anwälte zu bezahlen für die Geschwister, die in Haft sitzen, die dort gefoltert werden und viele von den Geschwistern sind sehr krank. Ich habe mitbekommen, dass die Schwester Kübra, die jetzt neulich verurteilt wurde, dass sie schwer krank ist, subhanallah. Und keiner kümmert sich drum. Und keiner weiß, wo die Geschwister sind. Oder wo die inhaftiert sind, subhanallah. Es gibt so viele Geschwister, die inhaftiert sind, wo wir selber noch nicht wissen, wo die Geschwister sind und wer diese Geschwister sind. Ja? Aber warum kümmert sich darum keiner? Ihr habt bestimmt Bekannte und oder Freunde, wo man weiß, ja, da ist jemand in Gefangenschaft. Warum kümmert sich keiner? Fürchtet ihr nicht Allah, diese Verantwortung auf euch zu nehmen? Subhanallah. Ihr müsst euch darum kümmern und ihr müsst euch um diese Geschwister kümmern, denn es ist unsere Pflicht, sich um die Gefangenen zu kümmern. Ja, und nicht die Frauen müssen da rausrennen und müssen Anwälte besorgen und müssen Gelder besorgen oder Spendengelder besorgen, damit wir die Anwälte bezahlen können. Nein, die Männer müssen das machen. Ja, subhanallah. Liebe Geschwister im Islam, wir werden inshallah nach Ramadan auch anfangen mit mehreren Treffen, jedenfalls im Raum Berlin. Und wir werden dort Konzepte erstellen und wir werden inshallah organisiert gucken, dass wir unsere Geschwister, die ungerecht behandelt werden in den Justizanstalten, dass wir uns darum kümmern, dass diese Sachen ans Licht kommen und dass Gerechtigkeit gewaltet wird. Ja? Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, ich sage euch, dieses Thema ist ein Thema, wo uns keiner verurteilen kann, wo keiner sagen kann, hier, diese Muslime rufen zum Dschihad auf oder rufen zu Gewalt auf oder rufen zum bewaffneten Kampf hier in Deutschland auf. Nein, es geht hier nicht um Dschihad, ja. Es ist eine Form von Dschihad, dass wir uns um unsere Geschwister kümmern, mit all den Erschwernissen, die uns die Regierung entgegenkommen lässt. Es ist aber nicht der Dschihad, über den wir sonst immer geredet haben, der draußen auf den Schlachtfeldern geführt wird. Ja, liebe Geschwister, es geht hier in der Sache ansarulasir.de geht es nur darum, dass unsere Gefangenen Bescheid wissen oder dass unsere Gefangenen mitbekommen, dass sie nicht alleine sind, dass es Geschwister gibt, die sich um sie kümmern, dass wir uns um ihre Familien kümmern. Ja, man muss mal überlegen, bei Allah, viele der Geschwister sind sowieso bei Allah unschuldig. Man muss überlegen, sie haben Familien draußen, sie haben Kinder draußen, wo es an Geldern fehlt, ja, wo es an Versorgung fehlt. Und wir haben die Verpflichtung und wir sind verpflichtet, bei Allah uns um diese Familien zu kümmern. Jeder Einzelne, der jetzt hier zuhört, ist verpflichtet, sich um die Familien der Gefangenen zu kümmern. Sei es, wenn man mal einen Kasten Getränke vor die Tür stellt. Sei es, wenn man ein bisschen Geld in Briefkasten schmeißt. Wir sind verpflichtet, ja? Oder die Kinder von der Schule abholt, um die Schwester oder die Mutter zu entlasten. Wir sind verpflichtet dazu. Wir haben Zeit, wir haben diese Zeit, und wenn wir diese Zeit nicht haben, dann müssen wir uns diese Zeit nehmen, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Ja? Und es geht allgemein ganz einfach um die Unterstützung muslimischer Gefangenen. Ja? Dass sie alles haben, dass sie rechtlich abgesichert sind, dass sie gelegentlich von Anwälten Besuche bekommen, und dass wir sie auch besuchen in den Haftanstalten. Ja? Dass zugesehen wird, dass kein Unrecht gegenüber ihnen vollzogen wird. Ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister im Islam. Und ich bitte euch, liebe Geschwister im Islam, lasst nicht eure Gefangenen einfach so in den Haftanstalten alleine. Und ich möchte euch bitten, liebe Geschwister, steht endlich auf, steht auf. Ihr habt genug geschlafen, ihr habt euch genug ausgeruht, ihr habt genug euch versteckt, ihr habt genug euch zur Ruhe gesetzt. Es ist Zeit aufzustehen. Aufzustehen, um La ilaha illallah Muhammad Rasulallah auszurufen, um unsere Rechte zu verteidigen, um unser Recht zu nehmen, das wir haben, und um den Menschen da draußen oder der Gesellschaft da draußen zu zeigen, dass es Realität ist, dass der Islam von allen Seiten versucht wird zu unterjochen, also dass sie versuchen von überall den Islam zu unterjochen, ja, und dass von überall versucht wird, den Islam zu unterdrücken. Ich sage euch was, liebe Geschwister, wir sind hier nicht mehr wegzudenken. Und das wissen die Kuffar auch. Wir sind hier nicht mehr wegzudenken. Wir sind hier in dieser Gesellschaft ein fester Bestandteil. Und sie können machen, was sie wollen. Sie können Geld ausgeben, so viel sie wollen. Sie können bekämpfen, so viel sie wollen. Sie kämpfen gegen etwas, wogegen sie niemals gewinnen können. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und darum, liebe Geschwister, ich sage euch, ihr braucht euch nicht zurückziehen. Jeder, der sich zurückzieht, springt vom Zug ab, der nach vorne geht und der zum Sieg führt. Ja, liebe Geschwister? Und ich möchte, inshallah, ich wünsche mir von meinen Geschwistern, dass ihr die Augen aufmacht. Dass ihr, wenn ihr Ungerechtigkeit seht, dass ihr darüber spricht, dass ihr das veröffentlicht. Ja? Dass ihr darüber spricht und dass ihr das offen zur Schau stellt, damit die Leute sehen, wie ungerecht die Medien sind, wie ungerecht die Regierung ist oder die Staatsführung oder wie ungerecht die Justiz ist. Ja, liebe Geschwister im Islam. Und liebe Geschwister im Islam, ihr seht, wie die Medien versuchen, den Islam schlecht zu machen mit allen Mitteln. Sie geben so viele Gelder aus. So viele Gelder, um den Islam schlecht zu machen. Aber der Islam wächst, Alhamdulillah, der Islam ist am Wachsen. Und umso mehr sie ihn bekämpfen, umso stärker und größer wird der Islam. Sie können machen, was sie wollen. Ja? Und liebe Geschwister, ich bitte euch, bleibt standhaft und fangt an, die Fitna zu bekämpfen, die auch unter uns ist, unter den Geschwistern selbst. Subhanallah, die Medien machen so viel Fitna unter den Geschwistern, zwischen den Praktizierenden und den Nicht-Praktizierenden. Ihr seht, dass die nicht-praktizierenden Geschwister uns als Fremde sehen, subhanallah. Und ihr müsst, inshallah, den Geschwistern eindeutig klar machen, dass wir nicht die Fremden sind, dass wir nicht diejenigen sind, die das Böse hier wollen für die Gesellschaft, weder noch für die Gesellschaft, weder noch für unsere eigenen Geschwister. Das Einzige, was wir tun, ist, den Islam leben, ausleben in Form von Koran und der Sunna. Und das ist alles andere als schlecht, ja, liebe Geschwister im Islam. Und ich möchte euch, inshallah, auch sagen, dass ich bereit bin, für jeden meiner Geschwister in Deutschland mich einzusetzen und für jeden meiner Geschwister da bin, damit ihr Bescheid wisst. Und das tue ich nur für das Wohlgefallen Allahs, inshallah. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, unterstützt eure Gefangenen weiterhin. Und ich werde euch mit Dua einschließen für die Geschwister, die uns unterstützen. Und ich möchte auch einen tiefen Dank aussprechen an die Schwestern, die sich für diese Sache sehr arrangieren und die, auf die man sich wirklich am meisten verlassen kann. Subhanallah. Man kann sich auf die Schwestern wirklich verlassen. Alhamdulillah. Das sind die Mütter der Löwen, die in Gefangenschaft sind, die fühlen, dass wir Unterstützung brauchen. Subhanallah. Die Schwestern sind, mashallah, diejenigen, die als erstes reagiert haben und als erstes alles geben, damit diese Sache unterstützt wird. Und liebe Geschwister, ich sage euch, heute sind wir draußen, morgen können wir schon einer dieser Asir sein. Ja, deswegen unterschätzt diese Sache nicht, unterschätzt dieses Projekt nicht, unterschätzt dieses Programm nicht, ja? Weil heute sind wir da, morgen sind wir weg. Heute bist du, lieber Bruder oder lieber Schwester, draußen und hörst diesen Vortrag oder hast von diesem Vortrag gehört oder hast von dieser Sache gehört oder von dieser Seite gehört und hast sie ignoriert und morgen bist du vielleicht selbst schon derjenige oder diejenige, die in Haft sitzen wird und dann wirst du fühlen und dann wirst du schreien. Dann wirst du schreien, ich brauche Hilfe. Und dann wirst du dir wünschen, dass diese Seite Ansarul Asir dich eingetragen hat, damit du Post bekommst, damit sich ein Anwalt um dich kümmert, damit Gerechtigkeit gewaltet wird. Und ich sage euch, liebe Geschwister, der praktiziert und auch die praktiziert und auch die nicht praktiziert und der nicht praktiziert, ich sage euch, denkt nicht, dass ihr in Ruhe gelassen werdet. Ja? Weder die Geschwister, die praktizieren, weder noch die Geschwister, die nicht praktizieren. Jetzt, sie sind auf der Jagd nach uns. Jetzt, sie sind verfolgen uns und hören uns ab und kommen in unsere Wohnung rein. Jetzt, sage ich euch. Aber morgen werden sie bei euch sein. Wenn wir nicht mehr da sind, dann werden sie zu euch kommen. Zu dem Bruder oder zu der Schwester, die nicht praktizieren. Oder zu dem Bruder und zu der Schwester, die auch ab und zu mal ein Bierchen trinken. Ich sage euch, ihr werdet alle davon mitbekommen. Jeder Einzelne, der den Hintergrund des Islams hat oder nur den Namen oder einen Namen hat, wird diese Sache zu spüren bekommen. Es ist ein systematisches Vorgehen, das die Regierung führt und das weltweit. Weltweit. Und liebe Geschwister, ich sage euch, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch recht leiten, so wie er auch mich recht leiten soll, und möge euch schützen, so wie er auch mich schützen soll, und möge euch in Freiheit lassen, und möge euch immer in Gerechtigkeit leben lassen, so gut wie es geht. Und ich sage euch, liebe Geschwister, bitte unterstützt die Seite ansarulasir.de. Unterstützt salafimedia.de, seid wachsam, guckt, was es immer Neues gibt, weil es werden immer mehr Gefangene in diesen Listen eingetragen. Unterstützt die Gefangenen, guckt, dass ihr organisiert, Anwälte organisiert oder dass ihr organisiert, die euch um die Familien kümmert, inshallah. Und macht Dua für die Geschwister, die in Haft sind, und macht Dua besonders für die Schwestern, die sich da draußen bewegen, die es wirklich schwer haben, sich zu bewegen, aber trotzdem es tun, obwohl sie voll verschleiert sind. Und macht Dua dafür, dass die Brüder, die immer so laut brüllen im Internet oder so laut brüllen zu Hause oder so laut brüllen auf der Mimbar, dass die endlich aufstehen und rausgehen und ihre Mähne zeigen und ihre Zähne zeigen und zeigen, dass sie Löwen sind. بارك الله فيكم جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته